Also, Franz, seit Stunden kein Schuss mehr. Ich sag Ihnen, Herr Tufek, aus ist. Der Krieg ist aus. Ich weiß nicht. Ich hab Ihnen immer gesagt, Herr Chef, wenn die Russen bei uns hier in Wien einziehen, dann ist der Krieg so gut wie vorüber. Jetzt sind sie da. Also für mich sind sie noch lange nicht da. Bei mir sind sie erst da, wenn sie drin sind. Und wenn ich drin sag, dann meine ich hier. Und hier sind sie noch lange nicht, ihre Russen. Also machen Sie sich nichts vor, Franz. Ne? Vielleicht dreht sich das Ganze noch einmal. Wie meinen Sie das? Ja, ich sage Ihnen, in eine Falle werden sie gelockt, die Russen. Logen Sie nicht, Franz. Ich sage Ihnen, dass die Deutschen sie absichtlich hereinlassen. Und dann werden sie umzingelt. Das nenne ich Strategie. Dafür sind sie berühmt, die Deutschen. Mir hat's der Langer gesagt, Sie kennen doch den Langer, was dem Militärtuch, en gros, Franz Josefskee, das Eckhaus mit dem Kaffeehaus unten. Und der Langer sagt, er sieht den Ereignissen mit Ruhe entgegen, weil sie nämlich über die Simmeringer Heide kommen, unsere Leute links von Kaltenleutgeben auf. Dann schießt eine Riesentankkolonne von Eisiedl vor. Ihr müsst mich sehr irren. Und der Lange auch. Was natürlich im Bereich des Möglichen liegt. Ne? Nur menschlich wäre. Husserl, sind schon wieder da. Grüßamster Diener. Nicht mehr heil und noch nicht hoch. Mit dem Hute in der Hand stehen wir höchst bedürftig an der Schwelle. Aber von was? Husserl, ich hab Ihnen gesagt, zweimal in der Woche, nicht öfter, ne? Da haben sie was. Aber jetzt ist Schluss für die Wochen. Ist gut. Ich weiß schon, Herr Tufek, aber das war eine schreckliche Woche für meine Herren Wohltäter. Sogar ihre Häuser sind futsch. Ja, hier in der Gegend, da geht's ja noch. Sie sind ja verschont geblieben hier, aber sonst... Den Franz Josefskee gibt's überhaupt nicht mehr. Kein Haus steht. Also sind sie froh, ihr Friseurgeschäft... steht noch. Und der Herr Langer sieht den Ereignissen mit Ruhe entgegen. Also das muss ich selber sehen, dass ich es glaube. Ne? Sie war gerade beim Einkaufen, meine Therese, wie es passiert ist. Ich weiß nicht einmal, unter welchem Schutthaufen die Therese liegt. Aber ich finde sie schon. Das vom Franz Josefskee kann ja auch ein Gegenangriff von den Deutschen sein. Glauben Sie das, Herr Tufel? Wenn man bedenkt... Vor 3 Monaten war ich noch ein Kunde in diesem Lokal und jetzt bin ich ein Schnorrer. Aber Husserl... 10 Jahre lang bin ich jeden Morgen hergekommen. Rasieren, frisieren, pomadisieren. Ich bin schon hergekommen, bis noch dem Spitz gehört hat, ihr Lokal. Herr Tufek, schaut um den Spitz. Friede seiner Asche. Wie das heutzutage klingt, das Friede seiner Asche. Und wenn sie da so lang herumsitzen, werden sie keine großen Einnahmen machen. Ja. Recht haben sie, Herr Tufek, ja, ja. Die Einnahmen, die Einnahmen. Was ich für Einnahmen gehabt habe. Von einem Jahr zum anderen habe ich meinen Umsatz verdoppelt. Hochkonjunktur und dann Krach, Boom. Und jetzt kann ich nicht einmal den Platz finden, wo ich den Umsatz gemacht habe. Wenn wenigstens die Therese noch bei mir wäre. Mein Schwager, der sagt immer, gib doch schon eine Ruhe. Es hätte ja keinen Sinn, sie auszugraben, nur um sie gleich wieder einzugraben, sagt der Schwager. Jetzt, wo du alles verloren hast, sagt er, so eine Ausgabe. Er hat Angst, dass ich sie doch noch finde. Er muss erst Begräbnis bezahlen, und zwar erster Klasse, weil er Gemeinderat ist, mein Schwager. Da muss er sie standesgemäß begraben lassen. Aber ich finde sie. Das vergönne ich ihm. Also möglich, dass ich mir irre. Ich bin ja kein Stratege, aber etwas sagt mir, die Deutschen, die in der Leopoldstadt verschanzt sind, haben von dort auf den Quai herübergeschossen mit der Artillerie. Und wahrscheinlich sind sie bereits wieder auf dem Vormarsch. Also drauf möchte ich fast beinahe... Was würden Sie... Was ist denn? Was war das? Du Fick. Beruhigen Sie sich, Baroness. Es ist nur ein bisschen Artilleriefeuer, um den Abmarsch zu testen. Das ist ein guter bisschen Artilleriefeuer. Ich sitze unter der Haube und verbrenne vielleicht bei lebendigem Leib. Baroness, Sie hätten sich um ein Haar alle Haare ausgerissen. Der Dauerwellenapparat war eingeschaltet. Aber Sophie, so hörnst du? Ich schau mal auf die Straße, was los ist. Bleib hier, Sophie. Keine Sorge, dein Sohn stirbt im Bett. Was Sie zusammenreden, Franz. Sie haben doch versprochen, es wird nicht mehr geschossen. Ich sag's, ein bisschen Artilleriefeuer, um den Abmarsch zu decken. Hier sind wir schon nicht mehr in Reichweite. Sind Sie sicher, Franz, dass Sie nicht mehr hierher treffen können? Eine schriftliche Garantie kann ich nicht geben. Jesus, Marant Josef, dann sind wir ja noch immer in Gottes Hand. Die Deutschen rennen nur so Sandleut und die Russen kommen nur so Sandleut. Sandleut. Welche Leid? Ich halte sie nicht aus, ich sterbe vor Neugier. Es geht nichts über einen militärischen Aufmarsch. Geh mir nicht zu weit. Ach was. Was jetzt wohl aus meinem Arnim wird? Der hat jetzt Angst. Naja. Eine Fixangst. Und das verstehen Sie nicht? Ein Mann, der Millionen in die Aufrüstung investierte, ein Mann, der sich nicht lumpen ließ, als es hieß, die großen neudeutschen Ausrottungswerke mit allen technischen Errungenschaften der Neuzeit aufzubauen und auszugestalten, der in seinen Fabriken Franzosen, Russen, Polen schuften ließ. Morgen, Herr Sicherheitsinspektor. Ist gut. Also aus ist's. Wir haben die Leopoldstadt räumen müssen, beziehungsweise die Deutschen. Und somit sind unsere Truppen geschlagen, beziehungsweise der Gegner. Und als Feind sind wir überall auf der Flucht. Der Erbfeind, das heißt die Russen, beziehungsweise unsere Freunde, rücken vor. Das heißt, die gegnerische Armee beginnt soeben als Freund und Befreier den Einzug. Damit ist ganz Wien in unseren Händen. Für uns ist der Krieg aus. Warum stecken Sie denn jetzt das Hakenkreuz in die Taschen? Ich kann mich noch genau erinnern, wie Sie es aus der Taschen gezogen und angesteckt haben. Stimmt. Die Polizei muss immer in Bereitschaft sein. Wozu aber stecken Sie die Armschleife jetzt in Ihre Tasche? Aber Franz, was fragen Sie denn so kindisch? Soll das vielleicht wegschmeißen? Und bei Passau sammeln Sie sich wieder und die Deutschen kommen mit frischen Kräften zurück. Was dann? Ja, was solch eine Wendung betrifft, ist das Polizeipräsidium äußerst pessimistisch, höre ich. Die glauben nicht daran. Und wenn Sie nicht zurückkommen, wie Sie fürchten, und die anderen bleiben, was tun Sie dann? Meine Pflicht? Sehen Sie, ich mache seit 30 Jahren meinen Dienst. Da habe ich viel gesehen, viel Wasser ist durch die Donau geflossen. Viele Richtungen haben wir da mitgemacht. Und jeder Richtung gegenüber waren wir loyal, darf ich wohl sagen. Und haben sie alle überdauert. Ja, ja. Richtungen kommen und gehen, aber die Polizei, die bleibt bestehen. Sehr richtig. Ich habe schon unter dem alten Kaiser Dienst gemacht. Wenn er von Schönbrunn zur Burg gefahren ist, da war immer ein Riesenspalier. Und auch später beim Sozi Renner, bei seiner Ehrwürden, dem Herrn Bundespräsidenten Seipel, beim Schober, bei unserem lieben Dollfuß und dann gar beim Führer selber. Aber nie ist es der immer begeisterten Menge gelungen, durchzubrechen. Nee, darauf achten wir, dass uns keiner aus dem Spalier ausbricht. Wer da am Spalier vorbeifährt, wen die da hochleben lassen, das ist nicht unsere Sache. Immer? Ja. Damit ich nicht lüge, einmal schon. Einmal was anders, da ist es zu Ausschreitungen gekommen am Tage des Anschlusses bei den Demonstrationen gegen die jetzt wohl zurückkehrenden Herren Juden. Aber ich habe den Herrn Spitz damals gewarnt. Ich habe gesagt, er soll die Rollbalken herunterlassen. Ja, das stimmt. Man soll einem Toten nichts Übles nachsagen. Aber einen Dickschädel hat er schon gehabt, der Spitz. Nein, die Rollbalken bleiben oben, hat er gesagt. Und dann sind die Scheiben zerteppert worden und die Riesenspiegel. Und ich hab dann alles frisch machen lassen müssen. Ich würde mich nicht beklagen, wenn ich Sie wäre, Herr Dufek. Was? Der Laden ist eine Goldgrube und der Ankauf eine Metzie, wie unsere Herren Juden bald wieder hier überall sagen werden. Auf Wiedersehen. Tiere, Dena. Nein, dieser Arnim. Meine besten Jahre habe ich ihm gegeben. Für nix. Apropos nix. Wenn es Sie wäre, würde ich alles verstecken, jetzt, wo wir fremde Truppen kriegen. Ich hab schon. Glaubst du, dass die mir das Haus wegnehmen werden, die Russen? Wegen dem Haus brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich bin ganz genau informiert, wie Sie mich da sehen, ob ich an einem verbotenen Radio zurückkehrt. Ja, die ganze Zeit. Ein Radio ist es ihnen, wo sie alles von überall hören können, wenn sie sich trauen. All die feindlichen Herren Befreier senden ihnen was. Also, wie die sich darum gerissen haben, uns zu befreien und wer von ihnen zuerst. Aber alle haben gesagt, dass das Privateigentum unangetastet bleibt. Ah ja. Ja. Ferner haben wir erfahren, dass Häuser, sofern sie stehen geblieben sind, den Herren Besitzern, sofern sie noch leben, verbleiben. Und dass arisiertes Eigentum an den ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden wird. Wann er noch lebt, der ursprüngliche. Das betrifft uns also hier nicht. Gut ist gegangen, nichts ist geschehen, sagt der Volksmund. Das sagen Sie, dass er das sagt. Aber es wird sich zeigen, was er sagt, der Volksmund, der schon lang nichts mehr gesagt hat. Franz, fangen Sie nicht wieder an. Ich kenne Ihr Gerede schon seit Jahren. Ich bin der Letzte, der ihn stopfen will, den Volksmund. Aber das Schicksal der breiten Masse, das ist denen ihre Sorge. Ich meine den Russen ihrs. Die wollen sich ja um den kleinen Mann kümmern. Also sollen sie schon, bitte. Um Leute wie die Baroness und selbst um mich, da brauchen sie sich nicht zu kümmern. Na ja. Ja. Wir für uns selber und die Russen für die Unbemittelten. Ja. Das wäre eine vernünftige Einteilung. Ja, das klingt sehr einleuchtend. Ja. Aber wie gesagt, ich will nichts mit Politik zu tun haben. Die ist an allem schuld. Alles richtet das Grund, das Feinere, Zartere im Leben. Und begonnen hat es schon, wie der alte Kaiser gestorben ist. Also genau genommen noch früher. Da hat man immer schon Angst gehabt um das, was einem gehört. Hat mir die Mama gesagt. Aber da war alles noch so weit weg und jetzt ist das alles so nah. Obwohl, genau betrachtet, nicht einmal damals war es ganz gemütlich. Schon damals sind sie frech geworden und wollten das oder jenes, wie mir die Mama erzählt hat. Ja, und jetzt soll ich mir von diesem Gesindel das Haus verwanzen lassen. Ja. Ich krieg doch sichere Einquartierung. Streuns Zachels Juckex, das wirkt ihnen radikal. Auch hinter die Leisten. Was nutzt das schon? Vor dem Ungeziefer, meint der Herr Dufek. Hä? Hören Sie das auch? Feindalarm. Da kommen sie, die Herren von Russen. Persönlich. Hineinschießen müssen wir, hineinschießen. Psst. Ja, damit hat's angefangen. Aber zum allgemeinen Erstaunen ist zurückgeschossen worden. Was Sie da hören, Gnädigste, ist das Ende vom beiderseitigen Schießen. Baroness, wenn ich mir gestatten darf, ein bisschen Vorsicht wäre am Platz. Und vor allem wollen wir doch nicht die Gefühle von unserem Franz verletzen. Ja, haben Sie keine Angst, Herr Dufek, ich vernader niemanden. Sehen Sie, Baroness, eine Hand wäscht die andere. Bis jetzt habe ich den Franz gedeckt und jetzt deckt er mich und natürlich auch Sie. Stimmt's? Ich meine, solange es sich um eine Arbeitsverweigerung wie die der Baroness handelt... Dass Ihr Herz links schlägt, das kam nie über meine Lippen, Franz. Stimmt. Dafür habe ich auch für die Hälfte von dem, was mir zukommt, bei Ihnen arbeiten müssen. Stimmt's, Herr Dufek? Wären Sie mir jetzt nur nicht kleinlich, Franz. Was hätten Sie schon mit dem ganzen Lohn angefangen, wenn Sie ihn eingesperrt hätten? Oder gar erschossen? Man soll den Wert des Geldes nicht überschätzen, Franz. Und gewiss nicht übers eigene Leben stöhnen. Und das, weiß ich, werden Sie mir zu danken wissen. Das eigene Leben. Also, wo haben wir denn das Abzeichen, Franzl? Asse, mein Hammer. Und vergessen Sie mir auch die Sichel nicht. Herr Dufek, was ich Ihnen auch erzählt haben mag, Tatsache ist, ich habe keinen Einfluss. Seien Sie nicht so bescheiden, Genosse. Und sagen Sie nicht immer Herr Dufek zu mir, sagen Sie einfach Läusel. Und zu mir sagen Sie einfach Sie Fräulein oder schlicht Genossin. Wo die Sophie bleibt, die wird mein Gefrett mit den Russen. Grau wird's werden. Nix zum Anziehen, kein Lippenstift, keine Schminken. Nix als Wimmel und rote Flecken und Ausschlag, wo man hinschaut. Auch im eigenen Spiegel. Keine Strümpfe, keine Unterwäsche. Alle werden wir wie die Marktweiber ausschauen. Keine Schweißblätter für die Leute, kein Parfum. Riechen wird's. Schweiß überall. Alt und runzlig werden wir werden. Vor der Zeit. Keine Gesichtshaut wird mehr gespannt werden. Auch vorbei. Bis Sie sich's spannen lassen müssen, Baroness. Bis Ihre Zeit kommt, Ihre Spannzeit. Wo sind da schon die Russen? Nur überleben müssen's, damit gespannt werden kann. Wir schaffen's. Wir von der blauen Donau. Denn Donauwellen sind Dauerwellen. Ja, doch bis dahin wird mancher Märtyrer daran glauben müssen. Herren und Damen. Und keine Gnädige, die mit einem Manne wie dem Herrn Arnim Schorf, den ich schon als Kulturträger hochschätze, als Frau so intim verbunden gewesen ist. Eine solche Dame ist durch einen solchen Herrn heute aufs Äußerste gefährdet. Ja, die bringe mich lieber selber um. Nicht, wo ich da bin. Du Feck, ist jetzt Ihre Zuflucht. Kommen's zu mir, Baroness. Ich sage Ihnen, Einsamkeit ist Gift. Ich weiß ein Liedchen davon zu singen. Ich lebe da oben, ganz allein. Mein Fräulein Tochter hat keine Zeit für mich. Das hat man von den Kindern. Aber ich sage, zusammen der Gefahr entgegen. Ich meine, unter einem Dach mit jemandem. Wie gesagt... Das hätten Sie sich vor einer Stunde nicht getraut, Herr Duffe. Natürlich nicht. Nie wäre es mir eingefallen, die Dame von einem Multimillionär auch nur im Traum... Hätten Sie was erlebt, sage ich Ihnen. Eifersüchtig, wie der war. Angerufen hat er mich von Düsseldorf mitten in der Nacht. Puppchen, bist du mir auch immer schön treu. Und jetzt, wo ganze Armeen auf mich losmarschieren, da fragt er nicht, Puppchen, wirst du mir auch immer schön treu bleiben? Gretel, sag einmal, du kommst jetzt erst nach Haus? Ja, Vater. Nun, kannst du nicht grüßen? Siehst du denn nicht, dass die Baroness da ist? Entschuldigen Sie bitte, gnä Frau, aber ich bin so müde, dass ich nichts mehr hören sehe. Bitte, bitte schön. Ja, was treibst du denn die ganze Nacht herum? Kehrt sich das für ein junges Mädel aus einem anständigen Haus? Ich glaube, nein. Na, sie glaubt nein. Haben Sie das gehört, Baroness? Ich weiß schon, mir nicht mehr zu helfen mit dem Mädel. Keine Nacht zu Haus, sage ich Ihnen. Mach dir doch um mich keine Sorgen. Wo ist denn der Franz? Ausgegangen. Seine Truppen inspizieren. Was willst du denn von ihm? Nichts. Und was fragst du denn, wenn du nichts von ihm willst? Ich habe mich nur gewundert, dass er nicht da ist, der Franz. Wenn einer nicht da ist bei uns, denkt man gleich, der ist ganz fort. Verschwunden, eingesperrt. Jetzt weint sie. Da soll sich ein Mensch auskennen. Warum weinst du? Du, Gretel, warum du weinst, möchte ich wissen. Baroness, Sie sind doch eine Frau, können Sie das verstehen? Bin halt müde. Ich leg mich oben hin und schlaf. Früher hat man so ein Mädel in ein Kloster gesteckt. Und dort hat man sie dann zurechtgebogen. Ohne Klostererziehung, Gott weiß, was aus mir geworden wäre. Jetzt in ein Kloster, wo wir jetzt auf Russisch geschult werden. Also wissen Sie, ich möchte keinen Anstoß erregen, um Gottes Willen. Was das Mädel braucht, ist eine weibliche Hand. Ihr fehlt heute die Mutter. Das soll wohl ich sein. Und eines schönen Tages kann ich dann Vater und Tochter aushalten. Was haben Sie da gesagt, Baroness? Nur davon, dass Sie eines Tages aus diesem Haus raus müssen. Aus meinem eigenen Haus? Das ich erworben habe? No. Wofür ich bezahlt habe? Ich sage Ihnen doch, das nicht enteignet aber wird. Aber ich habe gehört, dass Eigentum, das so erworben worden ist, wie Ihres, zurückerstattet werden. An wen denn? An den ursprünglichen Besitzer. Das ist, was die Leute allgemein befürchten. Der ist tot. Und seine Erben? Keine da. Frau, Kind, alles tot. Aber der Bruder von der Frau Spitz. Der Dasinger, das ist doch kein Jud. Und nur ein Jud hätte recht, wenn er eins hätte. Seine Schwester, die selige Frau Spitz, war nur verheiratet mit einem Juden. Deshalb war der Dasinger bei der Partei nicht zugelassen. Selbstmordgedanken hat er deswegen gehabt, der Dasinger. War doch so ein leidenschaftlicher Anhänger. Ja, wie dem auch sei, er kommt als Erbe in Frage. Dieser Konjunkturritter. Sie wissen doch selber, wie ich immer zu Herrn Arnim Schorf ins Hotel gekommen bin. Schlafend habe ich ihn rasieren müssen, im Bett. Da habe ich auch das Vergnügen gehabt, die Gnädigste zum ersten Mal. Mir zum Gefallen hat er dem Dasinger eine Stellung in seiner Fabrik gegeben. Und was die Hauptsache ist, bei der Partei hat's ihm der Herr Schorf gerichtet. So dass er wenigstens seine Hetzereien hat schreiben können. Aber anonym. Wie wollen Sie denn das beweisen? Durch die Sophie. Die ist mein Zeuge. Die weiß alles. Ich habe ihm die Stellung verschafft und er hat auf den Laden verzichtet. Schwarz auf weiß. Ich hab's schriftlich. Schon damals, zur Glanzzeit, habe ich mir gesagt, sicher ist sicher. Also wenn das der Grund für Ihr Nein ist, Baroness... Ich mein's Ihnen gut, du Feck. Sein Anwalt ist zuversichtlich. Was? Einen Anwalt hat er auch schon? Dieser Dasinger? Sowas. Naja, nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter. Einen Anspruch scheint er schon zu haben. Aber ich glaube, ich muss jetzt gehen. Du Fleck, Sie haben es wirklich nicht einfach. Jetzt auch noch die Schererei mit der Grete, so schrecklich. Also, wenn Sie Befürchtungen haben, na, Sie wissen schon, was ich meine, dann schicken Sie das Mädel zum Herrn Dr. Stülpnagel. Wohllebengasse 4, der hat eine leichte Hand. Sie soll sich auf mich berufen. Also, wieder schauen und nichts für ungut. Bitte. Wo habe ich denn nur meine Schlüssel? Da. So. Die Dasinger, das muss doch unter D sein. Vielleicht unter F. Ferl. Dass ich dem mal Ferl gesagt habe, diesem Hund. Auch nicht. Auch nicht. Vielleicht unter P. Privat, yes, das Parteibuch. Weg damit. Ist jemand da? Gretel? Bin schon ganz deppert. Vielleicht habe ich es oben, den Wisch. Ich höre jemand, wenn niemand da ist, und reden tue ich auch schon mit mir, also kein Wunder. Tina, für Rasieren oder Haarschneiden bin ich heute viel zu erregt. Entschuldigen Sie, mir zittert noch die Hand. Aber Herr Duffek. Jesus, der Herr Kern. Ja, wieso sind Sie denn jetzt schon längst über alle Berge? Also ich werde mich nicht auf den Bord verlassen, wenn Sie ihn nicht erwischen. Kann ich mich bei Ihnen umziehen? Das schon, aber ich kann Sie nicht beherbergen. Ich kriege eine sichere Hausdurchsuchung. Aber der Watzl, der hat gesagt, 2 bis 3 Nachzügler von der Wehrmacht, die könnt ihr verstecken. Er wohnt am Währinger Gürtel, gleich hinter der Kirche. Also ausschnaufen lasse ich Sie schon. Während sein Marschieren ist nichts zu fürchten. Ich sage Ihnen, Herr Kern, in Ihrer Haut möchte ich nicht stecken, wenn Sie nicht erwischen. In meiner übrigens auch nicht. Ich höre, Sie sind für die Juden, die Russen, höre ich. Kein Haar darf man Ihnen gekrümmt haben. Ihr wollt's gegen Sie, ne? Gegen Sie, für Sie, gegen Sie, für Sie. Wie soll da ein Mensch mitkommen? Kupft wie gesprungen, einer wie der andere. Keine Freiheit, ne? Wie soll denn der Mensch ohne Freiheit leben? Ich lasse den Rollbalken herunter, sicher ist sicher. Sagen Sie, aber redselig sind Sie heute nicht, Herr Kern. Was ist denn da wieder auf der Straße los? Ist jemand da? Grete. Jesus. Du. Und ich hab schon gedacht, die Nazis haben die. Wo warst denn so lang? 4 Tage, 4 Nächte. Versteckt. Du bleib doch mit dem Mund. Wir können auch so reden. Und wenn's nicht geht, dann reden wir halt nicht. Weißt, wie ich meine Mutter einmal im Wurstelbrater verloren habe, an einem Sonntag, Dann habe ich denken müssen, wie du so lang weg warst. Wo warst denn? Du, Haderlump. Beim Heurigen? Mit einer Kotz? Ich frotzel mich nicht. Ein Lebenszeichen hätte es mir schon geben können. Das gerade konnte ich nicht, nachdem sie mir draufgekommen sind, die von der Feldgendarmerie. Im letzten Moment, 3 Tage vor dem Abzug. Wenn die mich erwischt hätten und beinahe hätten sie mich. Und die Angst, dass sie auch dir noch draufkommen. Aber zusammen hätten wir uns doch verstecken können. Dann hätten sie uns so erwischt und erschossen. Schlecht? Du. Draußen marschieren die Russen ein und das hält mein Fräulein Tochter für den geeigneten Moment, sich mit einem Herrn von der Wehrmacht abzupuzzeln. Aber wozu rede ich denn mit dir? Aber Sie, Herr Kern, Sie verstehe ich nicht. Sie sollten doch wissen, was das heißt. Sie als Nazi, gerade jetzt. In einiger Zeit vielleicht wieder, aber nicht jetzt. Ein Mädchen aus solidem bürgerlichen Haus bloßstellen. Ja, du Feck, ich wollte doch... Lassen Sie mich ausreden! Wenn das ernst ist zwischen euch und nicht nur ein Techtelmechtel, dann bin ich es Ihnen auch schuldig, Ihnen zu sagen, wie sich das Mädel nächtelang herumtreibt. Ja, ja, ich weiß, ja. Um mich zu suchen. Was? Na dann, sieht sie vielleicht der Vater? Bin... Was? Der Vater. Er sieht Gespenster, er glaubt, dass Wenn du kein Kind kriegst, was habt's dann nächtelang gemacht? Brücken gesprengt, Eisenbahnschienen zerstört. Sie? Als ein höherer Eisenbahnbeamter der Wehrmacht... Nicht in meiner Eigenschaft als Eisenbahnbeamter, sondern als Mitglied des Widerstands. Da habe ich allerdings meine Stellung benutzt. Sagen Sie, haben Sie Widerstand gesagt? Dazu kehren Sie? Zum Widerstand? Na, den kennt man ja, den Widerstand. Und wer dazu gehört? Radikale! Sie sind also ein solcher. Na, ja, Gretel, und was hast denn du damit zu tun? Sag mir nur nicht, dass du auch dazu kehrst, ja? Doch. Und so haben wir unsere Nächte verbracht. Also das muss man gesehen haben. Nach diesem Tag wird die Welt nie mehr die alte sein. Und dabei schauen die gar nicht viel anders aus als wie wir. Also, Grete, heraus damit. Du bist auch ein Mitglied. Dass jemand aus meiner eigenen Familie sich zu sowas hergibt. Zu sowas, das mich Kopf und Kragen kosten kann. Nimm doch endlich zur Kenntnis, dass die weg sind. Und wenn die zurückkommen, wie steht dann da, wie einer, der das mitgemacht hat? Wie komme ich denn dazu? Ich habe mit keinem Widerstand zu tun, mit keinem. Nie habe ich in meinem Leben irgendetwas mit irgendeinem Widerstand zu tun gehabt. Zuvor mir Gott helfe. Ja! Ja, ich komme schon. Morgen. Morgen. So früh halt. Sehnsucht. Nach dem Kaffee. Ja, auch. Aber zuerst gibt man einen Kuss. Das ist noch immer das Erste. Und auch noch dann, wenn der Kaffee im Schleichhandel per Bohne mein halbes Monatseinkommen verschlingt. Liebeslyrik von heute. Komm, Kuss. Heute an den Kaffee. Mir sind beiden die Lust vergangen. Was ist denn los? Seit der Krieg aus ist, bist du ein anderer. Du merkst auch alles. Vielleicht, weil ich jetzt ohne Gefahr lebe. Mir warst du vorher lieber. Kunststück. Der Lebensgefahr. Aber weißt du, ich kann nicht immer ein... Du weinst ja. Dieses Elend überall. Was kann ich da machen? Herrgott, ich weiß, es ist arg, Grete. Und wo man hinschaut, Nervenzusammenbrüche. Unseren Stationschef solltest du sehen. Er hat gehört, wir bleiben unter den Russen, auch nach der Zoneneinteilung. Er hat Angst, die kommen ihm doch noch auf alles drauf und hängen ihn, ohne Prozess. Andere wiederum haben die Hosen voll vor diesen Prozessen. Diese Angst vor den Prozessen. Wie das alles ausgehen mag... Der Franz ist äußerst optimistisch, dass es diesmal klappen wird. Und du? Auch wenn wir unterwegs stecken bleiben, könnte ich mich trösten. Mit dir. Und dafür hast du dein Leben riskiert? Nur, damit wir beide... Grete, ich halte mich zunächst an die kurzfristige, auch noch in einer halb verluderten Welt einkassierbare Forderung. Ich kann bestochen werden. Mit einem winzigen, jedoch ganzen Dach über dir und mir. Und dann regnet es ins Zimmer. Grete, ich bin müd und hungrig. 7 Jahre kein Nazi sein, unter Nazis. Das sind 7 schlaflose Jahre. Und jetzt... Gretel, der Plafon in meinem Zimmer ist halb weggerissen. Ich habe das Bett unter die andere Hälfte geschoben. Aber auch dort, unter dem zerfetzten Plafon, freue ich mich auf die Nacht, wo wir zwei zusammen Himmel und Sterne nicht mehr zu sehen brauchen. Und die anderen? Du hast auch alle anderen vergessen, wie du mich gesucht hast, aus Angst. Und jetzt schwindet deine Liebe. Lebensgefahr ist kein Dauerzustand. Grete, nicht für mich. Du irrst dich. Ich war ohne Lebensgefahr ein früh aufgeregtes Mädchen. Da schaust du. Wer war's denn? Ein Herzensbrecher und in keinerlei Lebensgefahr. Wer? Ich werde mich hüten. So arg war der? Du, die Amerikaner haben ein Mittel erfunden, aus einem die Wahrheit herauszukriegen. Vielleicht bringen sie es mit. Das ist den Leuten in die Knochen gefahren, dass es so ein Mittel geben soll. Auch dem Papa. Der sitzt sich schon im Armenhaus, ich weiß nicht warum. Guten Morgen. Ich komme gerade aus dem Bett, ich bin noch ganz müde. Ich meine von der Lauferei. Keine elektrische, kein Benzin, kein gar nichts. Gretel, ich brauche ein bisschen einen Kaffee. Eine volle Stunde bin ich gelaufen und jetzt noch zurück. Aber ich habe mir gedacht, der Herr Papa hat ja von allem. Der schläft wohl noch? Ja, aber dazu brauchen wir ihn nicht. Ich bin froh, dass er jetzt schläft. Er leidet so an Schlaflosigkeit in der letzten Zeit. Es tut mir aber leid. Aber ich konnte ihm wirklich keine andere Antwort geben. Herr Kern, Sie haben nicht zufällig ein Fahrrad, dass ihr damit zurückradeln könnt. Leider nein. Ach, wenn ich es nur noch schaffe. Also, ich hol den Kaffee. Ich danke Ihnen 1000 Mal. Ich verstehe das nicht. Die Leute beschweren sich so viel, ne? Ich verstehe das nicht. Wenn die nur begreifen könnten, dass man sich eben umstellen muss, radikal. In solchen Zeiten muss man eben teilen, was man hat. Und nicht nur in solchen Zeiten. Finden Sie auch einen Kern? Doch. Aber ich bin nicht so umstürzlerisch wie Sie. Warum gleich aufteilen? Wenn die Leute ein bisschen weniger habgierig wären. Na, ich weiß nicht, vor allem frage ich mich, ob die Menschen es jemals freiwillig tun würden. Ein gewisser Zwang von Staat ist schon... Nein, ich glaube nicht, dass da nur ein gewisser Zwang genügen wird. Also, da haben's. Das reicht für eine Woche, jeden Morgen eine Schale. 2. Das geht nicht. Ich verzichte sowieso auf meine Tasse, aber der Sergej braucht 2. Der Sergej? Ja, Sergej heißt er. Aber Offizier ist er doch, ob schon Sowjet. Ein Kaukasier, ein herrlicher Menschenschlag. Ein bisschen wild sind sie und zügellos. Und die haben halt andere Maßstäbe. Aber so bleiben auch gewisse Gegensätze, ne? Für Großindustrielle haben die gar kein Verständnis. Was sie nicht sagen. Ja, Schädlinge sind sie, sagt der Sergej. Aber ich lasse mich auf das Thema gar nicht mit ihm ein. Wissen Sie, was die mit den Großindustriellen tun wollen? Vor ein Gericht kommen die. Alle. Also, Wiederschauen. Grüßen Sie den Papa. Sicher wird es ihn interessieren zu hören, dass sein Viertel hier unter uns bleiben wird, wenn wir Sektoren kriegen. Aber ich muss laufen. Der Sergej will seinen Kaffee im Bett haben, wenn er aufwacht. Wiederschauen. Gretel, mit wem redest du denn da unten? Wir sagen ihm nichts von Sergej. Er ist eh schon deprimiert genug. Lass dich von niemandem ausfragen, hörst du? Warum antwortest du nicht, wenn ich rufe? Grete! Hörst mich denn nicht? Aber es ist ja nur der Josef. Mach doch nicht solche Geschichten. Guten Morgen, Herr Duffig. Guten Morgen, lieber Herr Kern. Gretel, geh, gib das geschlossene Zeichen hinaus. Ich bin ganz zerschlagen. Ich mach's nicht mehr lang. Also heute kommen mir keine Kunden in den Laden. Das leiste ich mir. Seit Jahren habe ich mir keine... Ferien gegönnt. Ja, warum denn nicht, Herr Duffig? Weißt du denn nicht, dass mein Vater sich für mich aufopfert? Ja. Meine Tochter glaubt es nicht. Aber Sie werden mich verstehen, mein lieber Kern. Sie werden verstehen, dass man das bisschen Geld, was man zusammengekratzt hat, dass das fürs Kind einmal. Und schließlich bin ich ja nicht mehr der Jüngste, wenn es auch nicht viel ist. Ich hab halt ein Vermögen in den Laden hineingesteckt. Das war ein Spelunken, wie ich ihn übernommen hab. Von Grund auf habe ich alles herrichten lassen müssen, was das gekostet hat, mehr als der ganze Laden wert war. Also jetzt übertreibst du, Vater. Er war in einem sehr guten Zustand, wie du es übernommen hast. Ah, ja. Also, ich sag Ihnen, Herr Kern, als kleines Kind war die Grete so was Liebes, Anhängliches. Ich hab wirklich gedacht, da wird einmal... Aber nein, schwamm drüber. Kein fließendes Wasser war im Lokal. Und der große neue Spiegel, den habe ich vom Christkindl gekriegt. Was, Grete? Den hat die Versicherung bezahlt. Nur zum Teil. Und schließlich bin ich niemandem Rechenschaft schuldig. Solange ich noch Herr in meinem eigenen Haus bin. Aber das bestreitet ja niemand. Ja, das sagst du so. Wo man für mir nix, dir nix einen Prozess aufgehäust kriegt. Du bist heute so grantig, Vater. Warum wollen wir uns streiten? Ja, hast recht. Wozu streiten? In solchen Zeiten, wo an der Boden unter den Füßen wegkonfisziert wird. Da sollte man doch zusammenhalten. Wenigstens die Familie. Stimmt's, Herr Kern? Es ist schwer für mich, da eine Meinung... Schon unter Ihrer Fuchtel. Naja. Na, nett, dass ich vielleicht die Gretel bei Ihnen anschwärzen möchte, Herr Kern. Sie hat schon ihre guten Seiten auch. Und wenn sie sich auch gegen den eigenen Vater stellt, solche Mädeln sind oft die besten Ehefrauen, sagt man. So, und jetzt mach den Kaffee fertig, Gretel. Vielleicht zwei weiche Eier, Herr Kern. Großartig. Vielleicht ein bisschen eine Butter, Gretel, für den Herrn Kern. Und ein Stückchen Schinken vielleicht. Ja. Ich rufe euch, wenn es fertig ist. Ja, man hat so sehr gefreut mit einem Kind. Und überhaupt, in der Nacht, da erscheint einem immer noch alles Ärger. Also heute Nacht wach ich auf, ganz verschwitzt war ich, renn runter wie ein Verrückter und schau nach, ob's noch da ist. Das Geschäft. Vielleicht habe ich zu viel gegessen gestern. Ich esse jetzt zu viel, weil ich mir sag, wie lang noch. Ach ja, jetzt bin ich Ihnen tot mit. Entschuldigen Sie, Herr Kern, ich rede ein bisschen durcheinander heute. Macht gar nichts. Ich kann Ihnen schon folgen. Ja. Also, wie gesagt, ich habe mir in den Nächten alles durch den Kopf gehen lassen. Und da muss ich sagen, Hut ab. Ja? Mir imponiert es immer, wenn einer auf einen Außenseiter alles setzt und gewinnt. Dann sage ich allen Respekt vor so viel Voraussicht. Und die muss man haben, wenn man richtig liegen will. Und das tun wir jetzt. Richtig liegen. Und da kann ich nur sagen, bravo. Und ich bin glücklich und stolz, dazu zu gehören. Wozu, wenn ich fragen darf? Zu uns. Einen Moment, wer ist uns? Na, halt wir. Ist es so schwer zu verstehen, was doch so natürlich ist? Verstehen Sie nicht, dass wo's Kind ist, kehrt der Vater auch hin. Alles andere wäre unnatürlich. Es wäre mir noch schöner, Vater und Tochter in verschiedenen Lagern. Ah, jetzt verstehe ich, wo Sie hinaus wollen, mein lieber Herr Duffek. Aber das wird sich spießen. Man muss auf aktive Sabotageleistungen hinweisen können. Schließlich haben die vom Widerstand alle ihr Leben riskiert. Hab ich auch. Das Leben, das mir das teuerste ist, das Leben meines einzigen Kindes habe ich riskiert. Ist es nix? Und Blut ist nicht Wasser. Her, lassen Sie es von mir gesagt sein. Von Mann zu Mann. Die Stimme des Blutes ist kein leerer Wahn. Und seine Bande sind unzerreißbar und fester als jedes Mitgliedsbuch. Und die Beiträge könnte ich ja nachzahlen, ne? Wie stellen Sie sich das vor? Wie wollen Sie denn das machen? Na, sehr einfach. Durch Sie, Peppi. Ich meine, eine Hand wäscht die andere. Und gegenseitig. Und überall muss man ein bisschen ein Auge nach allen Seiten zudrücken, ne? Wo nicht? Wo käme sonst die Welt hin? Also ich meinerseits drücke das erste Auge zu. Und sie ziehen hier bei uns ein, ne? Oben. Und die Gretel fragen wir nicht erst lang. Ich bin beim Widerstand, sozusagen, und sie kriegen das große Zimmer und ich das Bügel. Das Frühstück ist fertig. Geil. Also das ist ausgeschlossen. Es kommt nicht in Frage, Herr Dufek. Wie kommt's doch? Sonst wird alles kalt. Mir ist der Appetit vergangen. Gehen's nur her, Kern. Kommen Sie mit. Frischer Kaffee wird Ihnen gut tun. Nein, nein. Kaffee regt mich noch mehr auf. Wenn ich Sie wäre, Josef, ich würde mir das Zimmer doch erst einmal anschauen. Gretel, geh zeig doch dem Herrn das Zimmer. Sie haben da übertriebene Vorstellungen, Herr Dufek. Auch Leuten, die nicht mit uns gearbeitet haben, passiert nichts. Es sei denn, dass sie was auf dem Kerbholz haben. Schöner Trost. Weiß auf der Wiede, kleines Hotel, Liebe. Husserl, schauen Sie bitte, Sie kommen morgen. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Du Feck. Was die denn? Zeit ist nahe, wo Sie wieder Herr Husserl zu mir sagen werden. Bald bin ich wieder eine Kundschaft. Aber ich weiß nicht, auf nicht der Wieden ein kleines Hotel. Also, meinen lieben Schwager haben's geschnappt. Und der Dr. Seifert, mein Anwalt von früher, der sagt... Ist das der von den Ölbohrwerken? Derselbige. Naja, Sie wissen gar nicht, was Sie an dem haben. Der war der Hauptmacher bei den Öltransaktionen mit Amerika, sagt der Franz, und mitten im Krieg. Also, der Dr. Seifert sagt, ich krieg dem Schwager sein ganzes Geld, was eigentlich ohnehin meines war, wenn ich das Gericht es ihm zugesprochen hätte, weil er mit dem Salz Inquart per Du ist. Aber es war mein Erbteil. Und jetzt macht der Dr. Seifert ein Wiederaufnahmeverfahren und verlangt kein Geld von mir. Er macht's auf Erfolgshonorar. So sicher ist der Dr. Seifert. Ja, das Glück lacht mir wieder. Und ich hab sie gefunden. Die Frau Gemahlin? Na, leider. Na, aber die Milli habe ich gefunden. 27 ist sie. Und der Hausschand wird wie 16. Ich habe sie zum Dr. Seifert mitgenommen und der hat ihr's bestätigt, das mit dem vielen Geld. Und wissen Sie, was sie nachher gesagt hat, die Milli? Wenn der Dr. Seifert sich auf ein Erfolgshonorar einlässt, warum nicht auch ich? Hat sie gesagt. Solche Augen hat sie ihnen und mollert ist sie und ein Temperament hat sie. Ich weiß auf der Wieden ein kleines Hotel in einem verschwiegenen Westen. Mit dem Dr. Seifert sollte ich auch reden, so schnell als möglich. Vielleicht könnte er auf einen Sprung herkommen. Ob er es bei mir auch für ein Erfolgshonorar macht, der Dr. Seifert. Was? Guten Morgen, Herr Dufek. Ja. Na, so zum Erschrecken bin ich doch nicht. Sie, Dasinger? Ich? Ja. Jawohl. Herr Dufek, ich bin gekommen, um mit Ihnen die Möglichkeit eines Ausgleichs zu besprechen. Warum, habe ich mich gefragt, warum könnten wir beide nicht Kompagnons werden? Dasinger und Dufek, wie klingt das? Dufek und Dasinger, na, nicht schlecht. Darüber kann man reden. Ja, man weiß nie, was so ein Prozess ans Tageslicht bringt. Ja, alles aus der Vergangenheit, was Sie anonym geschrieben haben, Herr Dasinger. Mhm. Ja, dabei ohne Juden können Sie kein Kompagnon werden jetzt. Und als solcher schützt der legale Erbe den illegalen Besitzer. Wie gesagt, wir werden keinen Richter brauchen. Vater, der Kaffee wird kalt. Ja, grüß Gott, Fräulein Grete. Na, Sie, Herr Dasinger. Also, Vater, komm. Ja, ja. Sie wissen doch, Herr Dufek, dass ich mich für die Grete interessiere. Ehrbar und leidenschaftlich. Aber die Grete nicht für Sie, ne? Das wird sich zeigen, wenn dieser Kern erst weg ist. Und so wie der beseitigt ist. Was haben Sie denn vor mit dem Josef? Ich könnte Sie dabei brauchen. Nein. Lassen Sie mir aus. Lieber einen Prozess mit mir? Ja, lieber, ja. Aber sehen Sie, das glauben Sie selber nicht. Wenn Sie mir folgen, dann sind wir eine glückliche Familie. So löst man seine Probleme. Führe keine Kriege und keine Prozesse. Du, glückliches Österreich, heirate. Oder, wie wir Lateiner von der Donau sagen, tu Felix Austria nube. Das Geschäft hebt sich ein bisschen, aber man kriegt nichts für sein Geld. Die Leute sind ganz hysterisch. Wie die Neuns aus dem Umeinander. Von einem Bezirk in den anderen, weil sie gehört haben, dort kommen die hin und die anderen nicht. Ja, die wildesten Gerüchte kursieren. Der Pogrombeutel, heißt's, treibt sich als Jud verkleidet herum. Von heute ab wird's mit dem Fanatern erst richtig losgehen. Zuerst hat man nicht einmal gewusst, ob die anderen auch kommen. Oder bleibt's bei den Russen. Und seit die anderen da sind, weiß man wieder nicht, so wie man schließlich gehören wird. Also, wer konnte bis jetzt wissen, wen als was und an wen zu denunzieren? Dann muss jemand schon wissen, dass die Westbahn unter die Russen kommt. Warum? Weil ich als Nazi-Agent denunziert worden bin. Sie, Kern? Als Nazi-Agent? Die Denunziation kam erst vorgestern, nachdem schon offenbar etwas durchgesickert war. Aus den Verhandlungen. Ich würde diese Anzeige nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bei solchen Anzeigen untersuchen die Russen nicht erst lang und die scheinen die Westbahn zu kriegen. Der Sektionsrat Globusch hat sich, wie es heißt, deshalb erschossen. Im Ernstfall würde doch der Widerstand für mich einstehen. Sie sollten mit dem Obmann reden, dem Wiesner, und zwar gleich. Das mit dem Einstehen ist so eine Sache. Die Leute sagen sich, wenn jemand bei den Russen für jemanden einsteht und es stellt sich dann heraus, dass an der Anzeige doch was dran war, dann ist man selber in der Botschen. Nicht, dass ich irgendwelche Zweifel über Sie habe. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Dassinger. Guten Morgen. Ist der Dufek hier? Nein, er wartet seit 5 Uhr früh vor dem Rathaus auf die Sektoreneinteilung. Er muss bald zurück sein. Ich habe meine Informationen direkt aus dem Sitzungssaal. Russisch. Also doch. Der Dufek lernt schon fleißig Russisch. Den ganzen Tag rennt er mit dem Wörterbuch umeinander. Er kann schon zählen. Und die Westbahngegend? Russisch. Na, Franz, da haben wir's. Guten Morgen. Guten Morgen, Fräulein Grete. Guten Morgen, Grete. Entschuldige, ich muss weg. Moment, Herr Kern, ich komme dann auch zum Wiesner. Ist was los? Aber nichts. Ah, ich kann das bei dir im Auge sehen. Es wäre übertrieben, dir schon jetzt eine wirkliche Gefahr zu versprechen. Aber beruhige dich, es könnte sich zu einer solchen entwickeln. Ich könnte also doch wieder eine Chance bei dir haben. Der Moment, wo ich es schaffe, als Nazi-Agent an die Wand gestellt zu werden, würde mit deinem Ja zusammenfallen. Ich finde das nicht so komisch, als Nazi-Agent denunziert zu werden. Ich komme doch lieber mit Ihnen. Herr Dufek muss ja gleich zurück sein. Also, auf Wiedersehen, Grete. Weißt du, Grete, mit dem Versuch, mich zu retten, mache ich eigentlich meine Chancen bei dir kaputt. Das muss ja dein weibliches Selbstgefühl kränken. Was soll ich tun? Zum Wiesner gehen. Kommt's. Also, wenn das keine widernatürliche Beziehung ist. Grete, hören Sie. Glauben Sie, die Russen werden ihn ohne eingehende Untersuchung? Ich weiß nicht. Jetzt machen Sie sich vor, wie gebrochen Sie seinetwegen sind. Ich glaub's Ihnen aber nicht. Sie haben wohl nicht begriffen, dass der Josef in ernster Gefahr ist. Der sucht durch ständige Inanspruchnahme Ihres Mitgefühls, Sie zu halten. Woran denn sonst sollte er appellieren? So werden Sie sich nicht von mir losmachen. Von der Erinnerung an jenen Sonntagnachmittag. Ja, der Sonntagnachmittag. Und ob ich mich an den erinnere und an die Folgen. Folgen? Wieso? Da kann es ja doch gar keine gegeben haben. Ich meine, nach dem, was nicht vorgefallen ist. Oder? Moment. Beruhigen Sie sich. Wenn ich vorhin sage, meine ich nur, wie speiübel mir vor Ihnen war. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du was erfahren? Noch nichts. Morgen, Dasinger. Morgen. Vater, weißt du einen guten Anwalt? Ein Anwalt? Ja, den Dr. Seifert. Wozu brauchst du denn einen Anwalt? Du bist ja ganz bloß. Der Josef. Also, wir müssen mit dem Josef zum Wiesner und mit dem Wiesner dann sofort zum Dr. Seifert. Ja, Rotenturmstraße 17, der Dr. Seifert. Was ist da los? Was? Haben Sie den Kern vielleicht doch? Ja. Wo Sie mir doch versprochen haben, Sie werden es nicht tun. Ne? Ihr Ehrenwort haben Sie mir gegeben, als Kavalier. Guten Morgen. Servus, Dasinger. Servus. Störe ich? Ja. Vielleicht sind Sie interessiert zu hören, was ich gehört habe. Oder haben Sie was gehört? Man hört ja so viel und jede Minute hört man was anderes. Ich habe gehört, dass... Dufek, Ihr Viertel und die Westbahn kommen unter die Russen. Aber nein. Kein Grund zur Sorge, Privateigentum konfiszieren die nicht. Doch. Nein. Ja. Nein. Ja, nein. Doch. Die Mili sagt, die Russen werden wir wegnehmen, was ich vielleicht nicht einmal kriegen werde. Und außerdem sagt sie, wenn es die Engländer sind, dann wird mein Schwager enthaftet und Holzgeld. Und bei den Amerikanern, da ist es in Gottes Hand, ob ich es kriege oder der Schwager. Es ist zu riskant, wie immer es auch ausfällt, hat's gesagt, die Mili, und weg war sie. Aber ich geb's nicht auf. Ich geb's nicht auf. Vielleicht finde ich sie noch auf Wiederschauen. Wiederschauen. So ein alter Noah. Wird steht auf dem Kopf und wird in Sektoren geteilt und er hat nichts als so ein ausgepumptes Weibsbild im Sinn. Auch Sie? Wochenlang haben Sie mir erzählt, das Mädel ist wahnsinnig mit Ihnen. Richtig geglaubt habe ich es ja nie. So ein blutjunges Mädel mit einem von meinem Jahrgang. Herr Dufek. Und wenn Sie es zerspringen. Wir sind ein und dieselbe Generation. Lassen Sie das Alter doch einen Moment aus dem Spiel. Sprechen wir über Ihre Tochter. Ihr graust vor Ihnen. Haben Sie mir jetzt verstanden? Oder soll ich vielleicht noch deutlicher werden? Ne? Was Sie mir auch erzählen mögen. Ich weiß, wie das Mädel an mir hängt. Ja, ja, ja. Unterbewusst. Ja, als Weib. Aber. Sie ist zu verbot, sich die Wahrheit einzugestehen. Verstehen Sie, Herr? Ihre Tochter befindet sich in einer Verdrängung. Und Sie wissen es gar nicht. Und kurz, ich hasse diesen Kerl. Sein grässlicher linker Gehirnakrobat mit Wimmern verpatzt einem so ein Mädel. Ja, soll ich denn warten, bis sie aus lauter Trotz, nur um mich zu treffen, ihren Abscheu überwindet und sich diesen zersetzenden, na, Sie wissen schon was, einfach hingibt? Aber da verstehe ich keinen Spaß. Nicht mit Grete. Und wenn sie auf den Knien vor mir rutscht, da sollen sie mich sehen. Unwiderruflich Schluss, sage ich ihr. Und ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen, lasse ich sie einfach liegen. Dasinger, das müssen Sie widerrufen, das mit dem Kern, ja? Oder ich mach was. Schließlich ist die Gretel mein einziges Kind. Fangen Sie schon wieder an. Sie werden mich noch bis zum Äußersten reizen, bis zum Prozess. Ich rate Ihnen, treiben Sie mich nicht so weit, bis ich sage, also schöne Pfeife aufs ganze Geschäft, ja? Sie wissen nicht, wann ich den Kopf verliere. Da kann ich Sie beruhigen, davor brauchen Sie sich nicht zu fürchten. So weit vergessen Sie sich aber nicht. Starschinje, geht's hier an? Jetzt sind's ja, znaju Anna zjes, pravda, da? Ja, Что такое? Он знает? Ja. Садись. Ну, пожалуйста, садись. Was? Ну, скажи мне, где баба? Was für Baba? Она здесь. Ja. Она должна быть. Hast du eine Ahnung, was meint? Ich nicht. Sie lernen doch Russisch. Ja, смотри, иди сюда, иди сюда. Ja, sieht schon. Ну, где баба? Was ты понимаешь? Я знаю, она здесь. Боже мой. Ничего не понимаешь. Ничего. Товарищ. Не товарищ. Lieber Что за дурак, да? Дурак. Ну, ладно. Du, was hat der vor mit seinem Revolver? Wie живете наверху, да? Nein, Wohnung, lieber. Meine, моя квартира, моя команди. Нет, я не хочу спать, не спать. Она здесь, я знаю, она здесь. Она мне лично говорила, что часто приходит сюда, понимаешь? Сволочь, собачий сын, холера проклятая. Черт возьми, я пришел ей найти. Она моя. Я моя. Принадлежит мне. Ну, нет, Jetzt ist es soweit. Was hat er gesagt? Sie verstehen doch Russisch. Naja, den Dialekt kenne ich nicht. Ach so. Irgendwas hat er gesagt von Durchsuchen und es sei sein Eigentum. Was? Was? Was? Können Sie fragen? Alles. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie kommen unter die Russen. Ja, ja. Sie haben aber auch gesagt, dass nichts enteignet wird. So lautet meine Information, aber ich gebe zu, sie war teilweise falsch. Ja, ja. Nein. Hören Sie zu. Das ist das Ende von Gesetz und Ordnung. Wenn ich nur einen Dolmetscher hätte, wo ist denn mein Wörterbuch? Da habe ich es. Ich werde ihm sagen, es spielt keine Rolle, wenn ein Mann, bis jetzt habe ich nie darüber geredet, man will sich ja nicht rühmen, aber jetzt und vom Zurückkommen der Deutschen ist ja kein Red mehr. Was heißt Jud auf Russisch? Das weiß ich nicht. Warten Sie. Ein Moment. Ja? Da haben wir es. Ja, jetzt noch. Verstecken, verbrennen, verdammen, verfluchen, verhungern, verrecken. Wollen Sie denn versteckt haben? Den Kleinen von den beiden. Welchen beiden? Von den spitzischen Buben, den Siegfried. Den habe ich 5 Tage und 5 Nächte. Die Nächte zählen doppelt. Habe ich ihn versteckt? Okay. Ja, habe ich. Da habe ich es. Verstecken. Skrivat. Jovrei. Skrivat. Hierher sind's gekommen, 2 riesige deutsche Herren von der Gestapo. Was heißt Gestapo auf Russisch? Wo der Pupp ist, haben sie mich gefragt. Ja. Und wie sie mich angeschaut haben und wie sie das ganze Haus durchsucht haben, nichts. Hab ich gesagt, Gestapo. Und so wurde der Judenbub gerettet? Na, das nicht. Ne? Der hat einen Zettel hinterlassen, lebt wohl, ich gehe in die Donau, Siegfried. So. Und seither sehe ich ihn immer. Dann noch ein bisschen rausfischen aus der Donau, die Leiche von dem Buben. Haben Sie ihn rausgefischt? Ja, haben's nicht, nein, haben's das nicht. Hier, ja? Da haben wir geheime Staatspolizei, GBU, auch Checker. Ja, nicht von ihm mal. Da ist er wieder. Ja. Здесь нет, там нет, наверху нет, внизу нет, нигде нет. Что хочешь? Один. Хорошо, очень хорошо. Красивый, он крутится. Was schreibt er denn auf den Zettel? Ja, передай ей это. Это очень важно, понял? Важно, verstehen. Почему книга? Это очень плохо. Ja. Вот, возьми. Я постараюсь найти ее. Was soll ich mit dem? Когда баба придет назад, передай ей эту бумажку, понимаешь? Darf ich auch was sagen? Нет. Ich, Odin. Нет. Товарищ, bitte. Довольно. Herr Herz. Odin, Jevrei, Skrivat, GPU, auch Checker. Jetzt habe ich es, wo er weg ist. Wer kommt jetzt schon wieder? Mir ist schon alles wurscht, ich schau gar nicht mehr. Ein Army. Morning. Sind Sie Herr Dufek? Morning, yes. Zur Ehre, Dina, womit kann ich dienen? Einen Haarschnitt, hinten und an den Seiten ein wenig. Bitte schön, wollen Sie sich bequem machen. Danke. Diese alten Straßen, die haben es mir angetan. Barock, hä? Ja, barock. Schön, ja. Davon haben wir mehr gehabt. Jetzt haben wir wenigstens einen Trost. Die wirklichen Befreier sind zum Greifen nah. Willkommen. Ich muss jetzt gehen. Wie geht's Ihrer Tochter? Ja. Wieso wissen Sie, dass ich eine Tochter habe? Wir wissen alles. Komisch. Ja. Wann Sie wüssten, wie mir das Herz blutet, dass das Sternenbanner nicht über meinem Hause weht. Sie wissen ja gar nicht, was wir vorhaben und planen. Gehen Sie ernst mal auf mit dem Planen. Wenn man damit nur anfängt, kommt nie was heraus. Leben und leben lassen. Es kommt darauf an, wer wen heutzutage leben lässt. Guten Morgen. Russisch, sag mal. Guten Morgen. Was? Ja, Russisch, sag mal. Habt ihr was über die Westbahn erfahren? Nein, noch nicht. Der Wiesner war nicht zu Hause. Der Franz und der Josef suchen ihn. Ihre Tochter? Jawohl. Yes. Bill Russell, ich freue mich wirklich, Sie kennenzulernen. Habe schon viel von Ihnen gehört. Lass uns doch die Redensorten. Und ich mag auch keine Schokolade und keine Zigaretten. wo man so ganz was anderes im Kopf hat. Ja, vielleicht könnte der Captain da raten. Schließlich sind sie doch Alliierte, die und die Russen. Entschuldigen. Na, Grete, sag's doch. Sag's, wissen Sie, der Kern ist denunziert worden als Nazi-Agent. Der Herr Kern ist nämlich mein Verlobter. Er war beim Widerstand. Na, ich nehme an, dass das stimmt. Ja, ja, aber das Malheur ist, es hat ihn einer als Nazi angezeigt. Die Russen stehen ihn einfach an die Wand, wie ich die jetzt kenne. Gretel, wenn es soweit ist, mein liebes Kind, dann gehe ich hin. Ich persönlich. Ich erzähle denen, wer der Kern ist. Und wer die Gretel ist. Allerseits. Alle Resultate sind raus. Aber lassen Sie mich erst verschnaufen. Na, reden Sie schon. Was reden Sie doch schon? Vom Prater bis zur alten Donau. Russisch. Von Favoriten bis Mödling. Hab ich vergessen. Na, und die Westbahn? Russisch. Aber nein, was rede ich denn meiner Seele nicht? Bestimmt nicht. Alles andere eher. Naja. Ich weiß auch nicht, ob ich die Kraft gehabt hätte, zu denen hinzugehen. Das muss ich Ihnen doch noch erzählen. Also, wie ich so vor mich hergegangen bin, ohne an was zu denken, wie immer, da habe ich ihn gesehen. Wen, den Franz? Nein. Na, wen den? Na, so einen mit einem Bart. Jesus. Wie lange ich schon keinen Juden gesehen habe. Die Leute sind ihm erst ausgewichen und dann haben sie sich weggedreht. Herr Dufek, das hätten sie sehen müssen. Na, ich sag Ihnen, also, Fräulein, bitte. Die Leute. Ja, bitte. Ich möchte gerne etwas mit Ihnen allein besprechen. Es tut mir leid, dass ich Ihre Freude trüben musste. Es handelt sich um dieses Haus. Ich möchte gern ein paar Angaben haben, bevor wir... Wollen wir vielleicht nach oben gehen? Da können wir ungestört... Also, ich habe mich doch nicht geirrt. Obwohl ich mich bei den Juden nicht so genau auskenne. Ich war damals noch zu jung. Entschuldigung, Herr Dufek. Ich hab weg müssen wegen dem Kern. Ja, wie steht's denn mit dem Hamsen? Gott sei Dank. Guten Morgen, Baroness. Guten Morgen, Baroness. Was haben Sie denn? Wo ist Fräulein Grete? Ich muss ihr zur englischen Westbahn gratulieren. Ja, die Grete ist oben mit einem... Aber gehen Sie nur selber nachschauen. Also hier fühle ich mich sicher. Ja, sicher, sicher. Ja, das stimmt. Hier kann nichts mehr geschehen. Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren, sagt man. Tag, Baroness. Herr Duffer, geht jetzt nach Haus. Sagen Sie es dem Franz. Wenn er mich nicht eines Blickes würdig jetzt auf einmal. Was kann denn nicht dafür, dass sich alles so läuft, wie er sich's denkt hat? Ja, ja, meinetwegen. Gehen's, recht haben's. Fragen's mich nicht erst. Mir ist schon eh alles recht. Das habe ich nettig gehabt, an Anschluss. Was ich mitmache, wegen dem bisschen mitmachen. Aber die Flaschen kriegen's nicht, die Herren Besitzer. Zumindest nicht, was drin ist. Die leere Flaschen, die können's haben. Einen Schluck Wein, Baroness. Das wäre nicht schlecht, danke. Bitte, Prosit. Prost. Also, Todesangst ist schon das Allerordinärste. Oh. Und dabei war das gar keine neue Bekanntschaft, der Geoffrey, keine Spur. Vom Krieg hat er an der Riviera gelebt und so lange kenne ich ihn schon. Und jetzt ist er Major und hier. Wie wir uns miteinander gefreut haben. Wo? Im Royal Officers Club, hochelegant. Und der Sergej hat das rausgekriegt. Na, wie, weiß ich nicht, aber die haben ja überall ihre Spione. Der Geoffrey ist ein alter Bekannter von mir, der im Grunde ja viel ältere Rechte hat. Ich meine, mein Gott, mit ein bisschen Entgegenkommen und savoir vivre kommt man über die schlimmsten Krisen hinweg. Aber natürlich nicht bei der Weltlage. Das Ganze wäre halb so schlimm gewesen für den Sergej, wenn der Geoffrey kein Engländer gewesen wäre, verstehen Sie? Na schade, denn über mich hätten sich die beiden doch näher kommen können. Das hätte zu einer gewissen Verständigung geführt zwischen Ost und West. Durch die ausgleichende Hand von einer Frau. Aber nein, nein, der Geoffrey schon. Aber der Sergej, den hätten sie sehen sollen. Niet, hat er gebrüllt. Meiner auch. Ich habe nicht gewusst, wohin, mitten in der Nacht. Ja, mich haben sie natürlich nicht gedacht. Mitten in der Nacht. Es gibt kein Auskommen mit denen. Nein, leider. Es ist doch eine andere Welt. Kaukasier. Die kennen keine Grenzen in nichts. Asiatischer Despotismus mit etwas Mehrwert, alles oder nichts. Und dabei reden die immer vom Aufteil, ne? Und deshalb atme ich jetzt auf, wo ich auf amerikanischem Boden bin. Was? Wo? Was sagen Sie da von amerikanischen Boden? Wo ist der? Na hier! Wo? Und deshalb kann der Sergej nicht her. Kein Russe darf nämlich in den amerikanischen Sektor, heißt Gott sei Dank, sonst hätte er mit der Schlong. Sagen Sie, Baroness, bitte, das hier, wo ich mich befinde und hier herum, das ist nicht russisch? Nein. Ich gehöre also mit Geschäft und Haus zur westlichen Zivilisation? Ja, das wissen Sie noch gar nicht? Na, ich schon seit gestern vom Kropotkin. Die wollten das Viertel hier, aber haben nachgegeben. Hoch Kropotkin, aber eine Täuschung Ihrerseits, Baroness, in Anbetracht des genossenen Alkohols, ist nicht möglich. Aber nein, das hier ist Amerika. Amerika. Das schützt Sie vor denen, ja. Das allein. Na, also, bevor ich mich darauf einlasse, mich mit dem Gedanken auch nur zu befreunden, bevor ich auch nur anfange, mir zu gestatten, mich zu freuen, bevor ich wie ein Kind zum Christkindl loch und wein, beschwöre ich Sie, Baroness, sagen Sie noch einmal langsam, aber laut und vernehmlich, dass das hier, dass dieses Haus hier, ja, ich meine mein ja. Haus hier, Jasomirgottgasse 11 und dieses Lokal hier mit seinem Inhaber Alois Dufek unter den Schutz des Sternenbanners gekommen sind. Ja, das hier ist Amerika. Ja. Und trotzdem kann er da auftauchen. Vorsicht, Leusel, Vorsicht, Achtung, da stimmt was nicht. Der Russe, ein Russe, war da, bitte. Ja? Da hat einen Zettel da gelassen, den Enteignungsschein. Die Kleinigkeit hätte ich beinahe vergessen. Zeigen Sie mal her. Bitte, da ist er. Mir wird wissen, die wie so wird nicht. Was? Mit so, das Ganze auf Deutsch, bitte. Das heißt auf Österreichisch. Erwarte dich heute Abend, Sergej, um mir umzubringen. Ja, Gott sei Dank. Also, das ist also nicht die Enteignung. Herrgott, nein! Na, also. Und der zurückkommt, trotz der Armee. Aber nicht. Wenn das hier inzwischen amerikanisch geworden ist, wie Sie sagen. Der ist alles im Stamm. Nicht bei uns, nicht bei den Amerikanern. Die lassen ihn nicht durch, die nicht. Da kommt keiner durch, wenn die da sind, wenn die da... Ja, die sind da. Wie oft sollten das noch wiederholen? Ja, stundenlang. Trinken Sie noch ein Glas. Nein, nichts mehr. Ja, Schluss für heute. Ich muss. Baroness, Sie suche ich. Ah, der Herr Dasinger. Mein Chef ist wieder da, der Arne im Schorf, der Großindustrielle. Was? Der Arne? Ja. Wo ist er denn? Wieder zurück und oben auf. Sie finden ihn gesund und wohlgelaunt in Floridsdorf. Vater! Was ist denn? Hat man denn keine Ruhe im eigenen Haus? Es ist nicht mehr dein Haus, Vater. Es wird beschlagnahmt von den Amerikanern. Wer sagt das? Der Captain oben. Er ist ein Freund vom Sigi Spitz. Der ist nicht in der Donau ertrunken. Der war im Krieg. Mit dem Captain. Ich weiß alles vom Captain. Und ich habe auch gesagt, was ich weiß. Sehen Sie, Dufek, das kommt davon, wenn man einen kleinen Sigi versteckt. Lassen Sie sich das eine Lehre sein, ich meine für die Zukunft. In diesem Sinne, auf zum Arn im Schorf. Baroness, ich vermute, Sie schließen sich mir an. Tja, gibt ihm keine gesicherte Stellung, mein lieber Dufek. Nur noch ein bisschen Glanz. Ganz hoch oben, was mehrstellig ist. Wer kann, hängt sie da an. Ich kann. Gehen wir da, Singer. Ja? Wiederschauen. Wiederschauen. Wie ich mich kenne, träume ich wieder. Nein, Herr Dufek. Weg ist's. Ja. Futsch. Perdu. Es gehört dem Sigi Spitz. Der liegt in einem Spital und will es nicht einmal sehen. Und nichts davon haben. Der Käpt'n wird's verkaufen. Und vom Ertrag hilft er ein paar mittellosen Juden auf die Beine. Ich bin wie erlöst. Ich wusste, etwas war faul. Und wenn dann Ihre Taschen leer sind, Herr Dufek, und Sie von der Hand in den Mund leben und ans Alter gar nicht denken wollen, wissen Sie, was Ihnen dann passiert ist? Meinesgleichen sind Sie geworden. Das ist zwar schlimm, aber nicht als Strafe für... Vater. Okay. Vater, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich helfe dir. Ja. Hab keine Angst, Vater. Wir werden schon. Mhm. Wir machen das. A haircut. I'm in a hurry. Sit down. Hi, Bob. Hello, Bill. Also, Mr. Dufek, ich gefalle Ihnen wohl gar nicht mehr. Geld ist Geld. Und wer verliert's gern? Uns ist kein Laster fremd. Und keine Tugend, wenn ich bitten darf. That's right. Guten Morgen. Gern? Josef. Grete, ich habe mit meinem Chef telefoniert. Ich bin befördert worden. Von den Engländern. Ich krieg die Stelle vom Globusch. Das heißt Gehaltserhöhung und Dienstwohnung. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt bist du unglücklich, Grete. Aber glaub nur nicht, das bedeutet Ruhe und Sicherheit. Da brauchst du keine Angst zu haben. Beruhige dich. Es bleibt der alte Kampf. Äußerst sehr gefährlich. Ich sehe dich am Abend. Servus. Oder besser gesagt, bye. War das der junge Mann, der als Nazi-Agent angezeigt wurde? Derselbige. Befördert haben ihn die Engländer? Vielleicht haben sie die Anzeige nicht erhalten. Wird sich ja zeigen. Bill, how long will the formalities take for this confiscation? What do you mean confiscation? I mean this one, this house and this store. I haven't heard anything about confiscation. What do you mean? Well, I thought it was all clear. I guess you were wrong. We're only interested in keeping the business going. All the business that works should be going. Well, I was thinking about our Wiedergutmachung. I guess I'm a little bit slow. Mister, diese Wiedergutmachung wird eine spätere österreichische Regierung überlassen. Die wiederum ihrerseits an der ungestörten Aufrechterhaltung der Betriebe interessiert sein will. Oh God, they probably will. Goodbye. Wie stehe ich jetzt da vor dem Sigi mit unserer Gerechtigkeit? Von der Gerechtigkeit träumt man nur. Die einen aus Angst davor, die anderen, weil sie auf sie hoffen. Die Wirklichkeit schaut ganz anders aus. Da haben die einen nichts zu fürchten und die anderen nichts zu hoffen. Ach, Gretel, schau mich nicht so an. Gretel, aber schau, Gretel, der Sigi soll ja seinen Teil bekommen, als Kompagnon sozusagen. Natürlich muss man meine riesigen Unkosten bedenken und dass der Krieg gerade aus ist und die schlechten Zeiten, denen wir entgegengehen und die Steuern, also gar so viel schaut da nicht heraus. Ne? Und am Ende muss der Sigi noch froh sein, wenn er ihnen nicht schuldig ist. Na, wenn sie so weiterreden, da wird die Gretel gar nichts mehr von mir wissen wollen. Das sind ja alles nur provisorische Maßnahmen, Fräulein Gretel. Das sicherlich. Wenn wir wissen, wem Haus und Laden endgültig zugesprochen werden, dann haben wir eine Ahnung, wie die Welt ausschauen wird. Schön wird sie ausschauen. Beruhig dich, Gretel. Du kriegst schon deine Welt. Nur keine Angst. Die Zeit kommt schon, wo alle miteinander nichts haben werden. Nicht erwarten kann's es. Ich weiß schon. Die soll und muss kommen, sagt sie. Aber dann ohne mich. Noch mehr. Wenn ich bitten darf. Nur ein bisschen Geduld. In der Reihe Das große Welttheater brachte das Landesstudio Salzburg im Programm Österreich 1 Donauwellen. Ein Stück von Fritz Kortner. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Dufek, Friseur, Otto Schenk. Grete, seine Tochter, Birgit Doll. Kern, ihr Freund, George Kern. Franz, Friseurgehilfe, Gerhard Zehmann. Sophie, Friseuse, Angelika Welzel. Husserl, ein Schnorrer, Gustl Weißhampel. Sicherheitsinspektor Anton Pointecker. Baroness Luise Martini. Bill Russell, amerikanischer Offizier, Charles Williams. Bob, amerikanischer Major, Georg Steinitz. Sergei, russischer Offizier, George Urt. Dasinger, Otto Bolesch. Aufnahme und Schnitt: Reinhard Prosser und Gerda Eisendle. Regieassistenz: Timmy Haberger. Rundfunkbearbeitung und Regie: Klaus Gmeiner.